Exkurs. Gut ist das Gegenteil von gut gemeint. Ein schlechtes Reformbeispiel aus Berlin. Zwei Dinge sind heutzutage klar und wohl auch allgemein unbestritten. Erstens, die Herstellung von Chancengerechtigkeit und die möglichst gute Ausschöpfung unterschiedlicher Begabungspotenziale erfordern eine möglichst differenzierte Anknüpfung an den Leistungsstand und die spezifische Begabung jedes einzelnen Kindes. Zweitens, eine Ganztagsschule mit Hausaufgabenbetreuung bietet die beste Voraussetzung, die ungleichen Startchancen von Kindern unterschiedlicher Herkunft auszugleichen. In Berlin sah man sich deshalb 2006 veranlasst, die Jahrgangsstufen 1 bis 3 in der Grundschule grundsätzlich abzuschaffen, das jahrgangsübergreifende Lernen, JÜL, verbindlich einzuführen und darüber hinaus das nachmittägliche Betreuungsangebot an den Grundschulen stufenweise auszubauen. Empirische Belege dafür, dass die Abschaffung der Jahrgangsstufen eine pädagogisch notwendige Differenzierung erleichtert, gibt es nicht. Im Gegenteil, durch die Zusammenfassung von Jahrgangsgruppen werden Leistungs- und Entwicklungsunterschiede in der Gruppe zunächst größer und nicht kleiner. Auch gibt es keine Belege dafür, dass dort, wo jahrgangsübergreifend gelernt wird, die Förderung leistungsschwacher Kinder besser gelingt. Richtig ist allerdings, dass bei jahrgangsübergreifendem Lernen jedes Unterrichtsmodell, das nicht von vornherein extrem auf Differenzierung angelegt ist, scheitern muss. Richtig ist auch, dass nach der Logik des Modells die nötige Differenzierung zusätzliche Räumlichkeiten für Gruppenarbeit erfordert, ferner zusätzliche Lehrerkapazitäten, weil sonst innerhalb der jahrgangsübergreifenden Gruppen nicht ausreichend differenziert werden kann und zudem der erhöhte Abstimmungsbedarf sehr viel Zeit erfordert, sowie eine zusätzliche Qualifikation eines großen Teils der Lehrer. Um das Angebot für den Nachmittag erweitern zu können, wurden in Berlin die Hortkapazitäten ausgebaut und die Schulen zu intensiverer Zusammenarbeit mit den Horten aufgefordert, beziehungsweise diese in die Schulen eingegliedert. Die notwendigen Kapazitäten für JÜL konnten nur zur Verfügung gestellt werden, indem man das in Berlin sehr erfolgreiche Vorschuljahr abschaffte und stattdessen die Schulpflicht früher, nämlich mit 5,5 Jahren, beginnen ließ. Die üblichen Rückstellungsgründe wurden nicht mehr anerkannt, weil diese ja durch differenziertes Lernen ausgeglichen werden sollten. Von 2007 an war JÜL für alle Berliner Grundschulen verbindlich. Aufgrund des großen Widerstands der Lehrerschaft wurden allerdings zeitlich begrenzte Ausnahmen zugelassen. Über die konkrete Einführung von JÜL sollte die Schulkonferenz entscheiden. Die Einführung von JÜL in einer dreizügigen Grundschule in Charlottenburg kann als typisch für zahlreiche Berliner Schulen gelten. Bei einer Abstimmung im Kollegium waren von 25 Kolleginnen 22 gegen die Einführung, nur die Schulleiterin und 3 Kolleginnen stimmten dafür. In der Schulkonferenz wurde die Einführung gleichwohl beschlossen, denn nach den gesetzlichen Stimmverhältnissen reichte für die Mehrheit in der Schulkonferenz die Stimme der Schulleiterin und einer Lehrkraft. Die Eltern, die für JÜL stimmten, waren von der Reform gar nicht betroffen, weil ihre Kinder ja bereits in der Schule waren. Außerdem fehlten ihnen alle fachlichen Voraussetzungen, die dahinterliegenden Grundsatzfragen zu beurteilen. Inhaltlich haben sie über die zu treffende Entscheidung nicht diskutiert. Vielmehr schlossen sie sich einfach der Meinung der Schulleiterin an, beziehungsweise schwammen mit auf der allgemeinen Modewelle. Nachdem die Einführung von JÜL auf diese Weise beschlossen worden war, wurden zunächst vom Schuljahr 2007/08 an die Klassen 1 und 2 zusammengefasst und in jahrgangsübergreifende Gruppen eingeteilt. Die Gruppen hatten die Größe einer üblichen Klasse. Teile des Fachunterrichts erfolgten in den Gruppen jeweils getrennt nach den Stufen 1 und 2. Nach 1,5 Jahren stellte sich heraus, dass der durchschnittliche Lernfortschritt der Kinder wesentlich geringer war als im stufenbezogenen Klassenverband, der Abstimmungs- und Vorbereitungsaufwand für die Lehrer aber erheblich höher. Die Ausdehnung des JÜL auf Klasse 3 wurde verschoben, weil sich dazu nicht genügend Lehrer bereit fanden.